Ihr hört den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim Freien Senderkombinat. Und jetzt als Gast in der Sendung haben wir Halma. Halma hörten wir gerade eben schon mit dem Song Riverbed vom neuesten Album Granular. Und ich begrüße mal von für mir aus gesehen rechts nach links, mit den Damen fange ich an. Fiona ist da, Anna, Carsten und Andreas. Schön, dass ihr vier da seid. Wir haben gerade schon überlegt, ihr seid die Band, die am häufigsten hier beim Sunday Service zum Interview waren. Das müsste jetzt das fünfte Mal sein. Wow. Ihr habt nicht mitgezählt, ne? Aber ich bin mir auch nicht ziemlich sicher. Ihr habt eine neue Platte veröffentlicht, Granular. Eure sechste Platte ist das, ne? Mhm. Sehe ich das richtig? Mhm. Ja. Ihr habt lange gebraucht dafür. Zwischen der letzten Dissolved Solids und der hier lagen bestimmt 3 Jahre, schätze ich. Ich dachte, da lagen 2 Jahre dazwischen. Nee, nee. Aber genauso wenig, wie ich wusste, dass wir das fünfte Mal hier sind, wusste ich das jetzt auch nicht, dass es 3 Jahre dauerte, bis wir die jetzt gemacht haben, seit der letzten. Ich glaube, mit Jahreszahlen seid ihr eh nicht so sicher. Ne? Wir hatten gerade schon überlegt, seit wann es euch gibt. Ich hatte so 99 im Kopf, aber ihr wart selbst nicht so ganz sicher. Genau. Ganz genau unsicher sind wir. Wie würdet ihr, wenn ihr so Halma mal von ganz Anfang an betrachtet mit euren ersten Platten, die ihr rausgebracht habt und dann über die Jahre jetzt die neue hier Granular, wie würdet ihr von der Musik her eure Veränderungen beschreiben, also die Evolution, die musikalische von eurer Band, wie würdet ihr das sehen? Wahrscheinlich auch jeder unterschiedlich, aber diskutiert das auch mal untereinander. Also ich glaube, grundsätzlich haben wir angefangen damit, mehr Töne zu spielen und sind im Laufe der Jahre immer mehr dazu übergegangen, weniger Töne zu spielen. Immer mehr dazu weniger. Genau, immer mehr weniger Töne zu spielen. Und ja, und ich glaube, dass sich das, also jetzt kann ich als Gitarrist sprechen, dass sich das Gitarrenspiel so verändert hat, dass wesentlich mehr Effekte mittlerweile am Start sind und dass wir mehr in Richtung Ambient und Rückkopplung und solche Dinge gegangen sind. Mhm. Ja, genau. Vielleicht kann man also sagen, dass bei der ersten Platte noch, also die ist ja auch ohne eine dahinterstehende Plattenfirma entstanden. Die haben wir so selbst, also wie sagt man, im Selbstverlag heißt es, glaube ich, rausgebracht. Und da würde ich sagen, das war eigentlich von der Musik her noch relativ kommerziell oder konventionell oder angelehnt an auch bestimmte Vorbilder. Also ich meine, wir haben zwar auch damals schon immer gesagt, nein, wir orientieren uns nicht an irgendwelche größeren oder bekannteren Bands oder so, versuchen unsere eigene Musik zu machen, aber irgendwie hat man natürlich dann doch so ein paar Einflüsse, die man da irgendwie nacheifert. Und dann haben wir uns aber, glaube ich, doch wirklich von irgendwelchen Idealen oder Idolen wirklich komplett gelöst und haben dann so auch so die elektronische Musik für uns entdeckt, die wir dann zu Hause, also Thorsten und ich, hören zu Hause eigentlich nur so Elektrozeugs oder auch Techno. Und was uns daran begeistert, ist, dass es da keine Songs mehr gibt, wo Strophe, Refrain kommt. Was bei uns grundsätzlich sowieso schon nicht ganz so der Fall ist, weil wir ja ohne Gesang arbeiten. Aber dieses Loop-artige und sich wiederholende, also im Techno-Bereich heißt das ja auch eigentlich so Tracks, spricht man ja von Tracks und weniger von Song oder Lied oder so. Und diese Idee eines elektronischen Tracks versuchen wir in so ein analoges Band-Konstrukt einzubinden. Also so, wie man so bescheuerterweise sagt, handgemachte Musik, ja, aber mit einem elektronischen Geist irgendwie, der dahinter steht. Mhm. Mhm. Anna? Na, ich denke, also was sich jetzt vielleicht auch zu der neuen Platte noch verändert hat, ist, dass bei den letzten Platten eben auch viel Keyboard dabei war. Und das war eben bei der allerersten Platte ja noch nicht mit dabei. Dann kamen halt Platten mit Keyboard und jetzt sind eben bei den Gitarren auch immer mehr Effekte und machen noch mehr Geräuschkulisse und da ist jetzt gar kein Keyboard mehr dabei. Habt ihr mal überlegt, wenn ihr schon sagt, ihr wollt eigentlich elektronische Musik machen, auch mal mehr in die Richtung zu gehen, also weniger Handgemachtes, sondern auch mehr vielleicht, weiß ich nicht, Sampler zu nutzen oder sonstige Geschichte? Habt ihr das vielleicht sogar mal ausprobiert? Ich weiß es nicht. Also wir haben das ja bei der letzten Platte, da haben wir ja häufiger mit solchen Dingen gearbeitet, bei der Dissolved Solids und sind davon eigentlich abgekommen und haben uns eigentlich, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir so ein Schlüsselerlebnis hatten in Würzburg. Da haben wir auf dem Psychedelic Network Festival gespielt und haben so festgestellt, dass man eben auch gut mit konventionellen Mitteln arbeiten kann. Und das haben wir, wir wurden da drin bestärkt eigentlich, dass wir da mal uns, dass wir uns damit mal mehr beschäftigen wollen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und im Moment ist das so, dass wir uns da sehr wohlfühlen in der Region. Also, dass wir mit unseren Instrumenten und den konventionellen Mitteln eigentlich genau das momentan erreichen, was wir erreichen wollen. Mhm. So. Und wie kam der Schritt jetzt, die Synthesizer wegzulassen bei der neuesten Platte? Habt ihr im Prinzip eine Klangfarbe weniger? Ist es mehr so ein Rock-Gestus, den ihr jetzt sozusagen für euch definiert? Ich meine auch das Video, was ihr gemacht habt zu einem Song, ich glaube, das war hier Deep White, auch in schwarz-weiß gehalten und mit, weiß ich nicht, langen Mähen irgendwie, seid ihr da zu sehen? Andreas vielleicht weniger, aber das sieht so ein bisschen nach nach 70er Rock-Gesus aus, so ein bisschen. Nein, aber also die Stücke entstehen bei uns ja wirklich sehr, sehr viel eben aus der Improvisation. Und das war jetzt kein groß angelegter Plan. Wir machen die nächste Platte ohne Keyboard, sondern es hat sich eben daraus entwickelt. Und ich glaube, dass eben auch, ja, wie eben schon gesagt, dass halt auch durch die Gitarreneffekte, also einfach, es haben andere Instrumente schon Dinge übernommen, die man nicht doppeln musste. Oder es hat sich wirklich dahin entwickelt. Mhm. Kein großer Masterplan. Also, wir denken nur von hier auf gleich. Das ist gut. Und was morgen kommt, wissen wir nicht. Gut, ich würde vorschlagen, wir hören nochmal rein in die neue Platte. Halma hören wir vom Album Granula mit ihrem Song Matt Mount. Matte Mount. Das war ein Song von Heimer vom neuesten Album Granular. Die vier Mitglieder der Band aus Hamburg sind hier zu Gast im Studio und ihr spielt auch live, und zwar nächsten Samstag, das ist dann der 21. November, und zwar im Molotow, unten im kleinen, gemütlichen Karate-Keller und mit Sarus zusammen, eine Band aus Berlin, die habe ich nachher auch nochmal, können wir nochmal anhören. Und ja, wie kam es überhaupt, dass ihr mit Sarus zusammenspielt? Gibt es irgendwelche persönlichen Connections zu den Leuten? Ja, also Max ist ein alter Freund von uns. Max spielt da mit. Er spielt auch bei Contriva sonst und No Twist hin und wieder. Ja. Und auch Flo ist ein alter Bekannter von ISO 68. Kasper kenne ich auch, aber ich glaube, den kennt ihr noch gar nicht, ne? Nee, den kennen wir nicht. Den kannst du uns dann ja vorstellen. Werde ich machen. Okay, aber ihr geht jetzt nicht länger auf Tour mit Sarus zusammen im Doppelpack oder so. Auf Welteroberung habt ihr nicht vor, ne? Alter, müssen wir mal gucken. Fragen wir sie gleich am Samstag mal. Ja. Zu einem Bandnamen, Heimer. Habt ihr mal den verflucht? Ich meine, wenn man mal Heimer irgendwie versucht, zur heutigen Zeit im Netz zu googeln, wird man wahrscheinlich irgendwie 1000 Einträge finden, aber nicht eure Band, sondern irgendwelche Spielanleitungen zu diesem Spiel. Ja, aber muss man Heimer Band eingeben und dann sind wir natürlich gleich an erster Stelle, wie von Zauberhand. Okay, also das ist für euch überhaupt nie ein Problem gewesen, die, weiß ich nicht. Als wir uns den Namen ausgedacht haben, da gab es noch kein Internet. Das glaube ich, ja. Das war kurz nach dem Krieg, aber nach dem ersten. Ja, ja. Das neue Album Granular ist erschienen bei einem Label aus Bielefeld, Kapitän Platte. Vor dem habe ich vorher, obwohl ich ja nun wirklich seit Jahren hier schon am Mikro sitze, noch nicht richtig viel gehört, muss ich zugeben. Kanntet ihr das schon vorher? Also wir kannten es auch nicht. Haben wir auch über Max kennengelernt. Der hat uns da vorgestellt, freundlicherweise. Mhm. Ja. Erzählt mal, was haben die so im Programm? Was sind das für Leute so? Das sind drei sehr nette Leute, die, ich glaube, vor 3 Jahren das Label gegründet haben und inzwischen, glaube ich, 29 oder 30 Platten rausgebracht haben. Die haben sich zu Anfang formiert, um Platten rauszubringen auf Vinyl, die vorher nur auf CD erschienen waren, und haben dann aber doch ziemlich schnell auch Neuproduktionen gemacht. Mhm. Und ja. Ja, stilistisch geht das so ein bisschen in so, also die machen viel Instrumentalmusik, oder die Bands, die man da finden kann bei Kapitän Platte, die sind halt auch mehrere schwedische Bands, also da, glaube ich, liegt so ein bisschen der Fokus von den dreien, also das Label kommt aus Bielefeld, und irgendwie, als wir die gefragt haben, hat das denen, also die haben es angehört und fanden das gleich gut und fanden wir das natürlich gut, dass die das gut finden und so. Und wie das immer so ist, dann ging das irgendwie ganz gut zusammen. Hm. Ihr habt ja relativ lange auch nach einem Plattenlabel gesucht. Das würde ich denken, Mensch, eine Hamburger Band, schon viele Platten veröffentlicht, auch immer gut in der Presse gewesen. Warum ist das so schwer, auch als etablierte Band heutzutage ein Label zu finden? Habt ihr da eine Antwort drauf? Habt ihr das irgendwie, ihr habt es erfahren, habt ihr irgendwie gemerkt, warum das so ist? Also meiner Meinung nach liegt das natürlich auch am Geld. Also nicht das Geld, das wir haben wollen, weil wir wollen ja kein Geld haben, sondern was die so im Allgemeinen, im ganzen Musikbusiness so irgendwie jeder haben will und so. Und das ist ja halt Kapitalismus pur irgendwie, wenn man nicht und so richtig ganz knallharte Indie-Ideen, die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so richtig. Also das ist ja auch eine ganz andere Diskussion und ob das überhaupt Indie gab jemals und so, ne, weil alle wollen das ja auch dann irgendwie rausbringen und Leute müssen bezahlt werden und so. Naja, und dann, also das ist so ähnlich wie mit Facebook zum Beispiel. Also heutzutage, wenn du Konzerte machen willst als Band zum Beispiel, ne, und du bewirbst, da fragst irgendeinen Veranstalter, hier, wir sind dann und dann da in der Gegend, würden gerne bei euch spielen. Dann macht der Veranstalter als erste Amtshandlung, guckt er sich die Facebook-Seite an. Und wenn du da nicht mindestens 1000 Klicks oder 1000 Gefällt-mir-Angaben hast, ne, dann schließt er das auch sofort wieder. Ne, und du hörst nie wieder was von denen. Mhm. Und das ist völlig unabhängig von der Musik. Sondern das ist einfach ein kommerzielles Prinzip. Und, Und wir hecheln dem nicht so hinterher. Also das könnte man uns vielleicht auch vorwerfen oder so, dass wir uns nicht genügend drum kümmern oder so. Und wenn wir dann einmal eine Absage oder noch nicht mal oder keine Antwort kriegen, sei es von einer Plattenfirma, die wir gefragt haben oder einen Konzertveranstalter oder so, dann melden wir uns bei dem auch nicht mehr. Ne? Und jemand anders würde vielleicht sich da zumindest noch mal nachfragen und so nachhaken und so. Und das ist, ja gut, also wir sind da nicht so offensiv in der Sache. Hat Halma die Band eine Facebook-Seite? Ja. Ein Junge. Ja. Seit neun Jahren. Erstaunt der Laie. Habt ihr tatsächlich? Ja, haben wir. Allerdings noch nicht so lang. Okay. Aber von daher wird es vielleicht ganz wichtig, uns da mal zu liken. Damit wir mal ein Konzert spielen können, außerhalb Hamburgs. Oder was? Noch nicht mal die Bandmitglieder haben ja alle eine Facebook-Seite. Das ist ja auch schon ein Trauerspiel. Also ihr habt jetzt sozusagen aus diesem so einem Lernprozess gemerkt, wir brauchen doch sowas irgendwie, obwohl ihr gar keinen Bock drauf habt und habt euch dann darauf eingelassen? Ja, im Prinzip schon. Kann man so sagen. Mhm. Ja. Im Prinzip schon. Ja, das scheint irgendwie so eine Notwendigkeit zu sein, also das machen zu müssen. Und das ist jetzt auch überhaupt gar nicht wahnsinnig schlimm, aber es ist auf jeden Fall ein neues Medium, das wir jetzt versuchen für uns zu nutzen. Mhm. Naja, ich meine, wenn man heutzutage sich eine neue junge Band anguckt, die irgendwie, keine Ahnung, alle so 17, 18, 20, was auch immer, die sind damit aufgewachsen. Ne? Für die ist das ein ganz anderes Medium als für unser eins, sag ich mal, die irgendwie Facebook doof finden und keinen Bock drauf haben und sowas. Mhm. Und die nutzen das natürlich ganz anders. Also anders nutzen sie das, viel anders nutzen sie das auch nicht. Die nutzen das intensiver. Mhm. Und teilweise wissen die auch nicht, haben die auch keine Ahnung, was man da eigentlich alles machen kann. Oder besser nicht machen sollte, zum Beispiel jetzt auf Facebook. Oder selbst mit dem Smartphone. Die wenigsten Leute von die kennen wirklich das ganze Menü, zum Beispiel die ganze Menüführung bis in alle Einzelheiten benutzen auch nur einige Möglichkeiten der Möglichkeiten, die Smartphone zum Beispiel bietet. Also so würde ich die Jugend da nicht glorifizieren, das sind alles auch keine Techniker. Das wollte ich auch nicht machen. Na gut, wir driften ja ab von der Musik zum Internet. Weiß ich nicht, wie immer das Social Networken oder sowas, ne? Naja. Nochmal Musik von euch. Habt ihr eigentlich irgendwelche Songs, die ihr unbedingt hören wollt im Radio? Sonst würde ich einfach. Wir überlassen dir die Entscheidung, weil du bist ja quasi das Radio. Genau. Ich bin das Radio. Sehr schön, das höre ich doch gerne. Na gut, und das hier sind Halma mit Sediment. Thank you. Sediment hörten wir. Und ja, alle Songs auf dem neuen Heimer-Album Granular sehr lang, alle so 6-7 Minuten, fangen langsam an, gingen langsam zu Ende und ja, auch sehr Drone-lastig, wie wir eben schon mal gerade hörten. Wenn ihr so Songtitel sucht, ist es eigentlich schwierig, bei instrumenteller Musik sich dazu einigen, was zu finden, was irgendwie passt? Also eine Zeit lang ist es ein bisschen schwierig und die Titel haben, es fängt an, dass die Titel meistens so Arbeitstitel tragen, also damit wir überhaupt wissen, was wir jetzt so spielen, woran wir arbeiten wollen und so. Hm. Ja, und dann, wie geht es dann weiter? Dann tja. Sagt was. Ja. Dann, naja, nein, letztlich schickt dann Andreas eine Liste rum, wo so Songtitel draufstehen. Und dann kann man sich darüber unterhalten, ob man die gut findet oder nicht. Und dann entwickelt sich daraus irgendwas. Also es muss da schon irgendwie so einen Impuls geben. Und häufig ist es schon so, dass jemand von uns ja irgendwie eine Idee hat oder einen Impuls hat für ein bestimmtes Stück. Und dann wird halt darüber diskutiert und dann kann auch was ganz anderes dabei rauskommen. Aber es kann dann auch der Titel sein, der vorgeschlagen worden ist. Mhm. Also, ja. Also ich fände das immer ganz schön, wenn wir das schaffen, einen Titel zu finden, der natürlich der nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist oder so völlig beliebig ist, sondern wenn er irgendwas natürlich mit dem Stück, sei es jetzt atmosphärisch oder die Idee, die da so hinterstand. Also auch hinter instrumentaler Musik steht ja eine Idee. Also auch im Grunde genommen auch ein Text, ein Subtext. Nur der ist natürlich jetzt schwer zu entschlüsseln für Außenstehende oder selbst für mich auch manchmal. Aber jetzt bei der neuen Platte Granular, da hat alles irgendwie was mit Sand oder Felsen oder Korn, genau, oder also mit so rockigen festen Zuständen in kleinster, genau. Größter Dimension. Also mit Nanoteilchen. Mhm. Auch Nanoteilchen, genau. Auf dem Cover vorne, da ist ja ein Foto von dieser Raumsonde Rosetta, also von diesem Kometen Churyumov. Und das ist jetzt dieser Komet, aber das könnte auch ein Sandkorn sein unter dem Mikroskop oder so. Und dementsprechend tragen die Titel alle so die Stücke, die einzelnen Titel, die alle irgendwie auch mit dieser Formation zu tun haben. Also mit der Formation Fels oder Komet oder Sand eben oder eine Düne oder so ein Kram. Also es ist jetzt keine großartige, tolle Idee oder so, aber es ist zumindest für uns stimmig. So. Mhm. Ein Rahmen. Also ihr habt sozusagen den Soundtrack zur Wüstendokumentation gemacht, die ohne Worte daherkommt. Ja, oder eben zur Raumfahrt irgendwie. Wüste, ne? Fliegst irgendwie, du fliegst ein Jahr durchs All und dann bist du aber erst beim Mars und auf dem Mars findest du wieder eine Wüste. Also kommst sowieso immer zu den gleichen wesentlichen Dingen. Mhm. Zu diesen organischen Grundstrukturen und Atomen und Molekülen. Ob das organisch ist, das würde ich jetzt mal verneinen. Aber anorganisch. Aber vom Kleinsten ins Größte finde ich schon auch. Und auch eben die Reibung, ne, der einzelnen kleinen Teile. Das ist schon auch wichtig. Das knirscht es bei euch manchmal auch, wenn ihr im Proberaum seid? So, ey, ich spiele mal da ein E und kein G auf der Gitarre, keine Ahnung. Es knirscht im Mund, wenn der Felssalat nicht richtig gewaschen ist. Das auch, ja. Nee, mal, um nochmal so auf euch als Band zurückzukommen. Würdet ihr euch als Berufsmusiker, Hobbymusiker, Freizeitmusiker, würdet ihr euch bezeichnen? Wenn euch jemand fragen würde, was ist euer Beruf, auf Heimer bezogen, wie würdet ihr antworten? Das kann ich im Radio nicht sagen. Ich würde Künstler sagen. Künstler? Ja. Okay. Und das hört sich ganz schön doof an, ne? Nee, wieso? Ja, weiß ich nicht. War früher immer so. Es war, wenn man sagt, also ich meine, Peter Alexander wurde auch immer in der Bildzeitung als Künstler bezeichnet. Und Udo Jürgens und so. Und das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite ist, wenn man sich selbst als Künstler bezeichnet, dann kann das ganz schön schnell egomanisch und arrogant überkandidelt oder übertrieben oder völlig weltfremd und realitätsverloren sich anhören. Und es könnte mir natürlich auch egal sein, wenn ich mich so anhöre, aber letztlich ist mir das dann doch nicht egal. Und weil ich dann doch eigentlich ein realistischer Mensch bin. Auch zu meinen, dass ich weiß, welche Fähigkeiten ich habe und welche nicht. Und es gibt natürlich auch Leute, die haben oder die meisten Leute haben viel mehr Fähigkeiten als ich. Und wenn die sich dann als Künstler bezeichnen, dann ist es für mich dann noch einsehbarer, als wenn ich mich als Künstler bezeichne. Aber trotzdem bezeichne ich mich als Künstler. Na, so fertig. Kunst ist ja nicht immer nur Perfektion. Kunst ist ja auch manchmal genau das Gegenteil davon. Ja. Das, weiß ich nicht, dilettantisch zu machen oder halt irgendwie eine Spur schräger, als dass man konventionell gewohnt ist. Und das ist ja auch Kunst. Ne? Also von daher. Richtig. Aber um da auf deine Frage zurückzukommen, Beruf hat ja auch immer so viel mit eben Lebensunterhalt verdienen zu tun. Und das ist eben einfach bei uns allen so, dass wir unseren Lebensunterhalt zwar anders verdienen, aber trotz alledem haben wir diese Band und wir nehmen die sehr, sehr ernst. Und genau, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus mit der eingangs gestellten Frage. Gab es immer mal einen Punkt bei euch, dass ihr gesagt habt, wir wollen jetzt Heimer mal richtig professionell machen und ich will jetzt nicht sagen, das als Hobby zu tun, aber wirklich so als Hauptbroterwerb und da jetzt versuchen wirklich mal als so einen Durchbruch zu starten? Gab es da mal irgendwie einen Zeitpunkt oder eine Idee? Ich glaube, dass jeder von uns, also dass wir eben einfach alle immer in unterschiedlichen Lebenssituationen gesteckt haben und das ist ja auch schwer bei vier Leuten, das unter einen Hut zu bekommen. Das gab es schon durchaus, dass selbst wenn drei Leute gesagt hätten, ja, jetzt geht's aber los, gibt es halt für jemand anderen war es dann nicht möglich. Mhm. Und das, wir kennen uns ja schon sehr lange, ne? Aber es die Lust dazu hätte es schon gegeben, aber das konkrete Umsetzen ist ja auch schwierig. Ja, letztendlich das tatsächlich aufzulösen oder also diese Formation aufzulösen, das kam für uns nie in Frage. So, die Frage stellte sich für uns nicht. Und von daher haben wir auf diese Lebensabschnitte der unterschiedlichen Menschen halt auch Rücksicht genommen und haben ist uns das wichtiger gewesen, als jetzt tatsächlich erfolgreich zu sein und vielleicht jemanden von uns auszutauschen oder so, weil der vielleicht in der Lebensphase nicht dazu in der Lage war, diesen Schritt zu gehen. So, und das ist uns aber wichtiger, dass wir zusammen das machen, weil wir schon das Gefühl haben, dass wir jetzt auch über diese ganzen Jahre, die wir zusammen Musik machen, etwas ganz Besonderes auch geschaffen haben für uns. Und ich glaube, das möchte keiner von uns missen. Mhm. Ihr habt ja auch in den Jahren, die ihr jetzt zusammen seid, seit 99, lassen wir das mal so stehen, nie einen Wechsel gehabt, eine Besetzung gehabt. Immer als zu vier zusammen, aber glaube ich, Anna mal im Ausland in Paris, aber ist dann auch wieder hier gewesen nach einer Zeit lang. Halbes Jahr. Ne? Also das ist ja irgendwie schon Heimer als feste Einheit, als organische feste Einheit. Diesmal stimmt das mit organisch. Ne? Genau, weil ihr seid ja aus lebender Materie, ne? Sozusagen. Also das hängt vielleicht auch, das knüpft an deine Frage eben an, so ist das jetzt, würdet ihr das als Beruf für euch bezeichnen oder professionell und nicht, oder ist das eher Hobby oder so? Also im beruflichen bei der beruflichen Musikmacherei ist es ja oft so, es gibt, oder anders gesagt, es gibt ja auch zum Beispiel Studiomusiker, wenn man die fragt, wie bezeichnest du dich, dann sagen die, ja, ich bin Musiker. Und die spielen, die können überall mitspielen. Ne? Die spielen dann irgendwie Sachen vom Blatt oder wie auch immer. Und das könnten wir zum Beispiel nicht. Das heißt aber auch, diese Studiomusiker, die sind natürlich austauschbar. Wenn der eine nicht kann, buchst du den anderen für deine Produktion. Ne? Und bei uns geht das nicht. Wir sind tatsächlich nicht austauschbar. Und wenn einer von uns mal sagen würde, ich habe andere Pläne, ich steige aus oder so, dann gibt es auch die Band nicht mehr. Mhm. Und das hängt mit der stilistischen Ader zusammen, also wie wir unser Instrument spielen, aber auch mit dem Bewusstsein und mit dem Charakter und mit dem Geist. Also das ist da ja auch ein Wunder, dass wir uns so gefunden haben. Das gibt es ja, glaube ich, auch nicht so häufig. Deswegen stellt sich auch die Frage für uns gar nicht so nach Beruf oder professionell oder Hobby oder sonst was, sondern wir sind einfach Heimer und da sind wir froh drüber. Ja, ich meine, die Chemie muss erstmal stimmen, ne? Zwischen Leuten, die man so findet, dass man auch irgendwie in so einem Berufs- oder normalen Alltag, den man hat, das unterbringen kann mit irgendwie regelmäßig Treffen, Proberaum, Songs aufnehmen und diesem, ja auch, ich meine, dann auch mal irgendwie ein Konzert spielen hier und da, mal woanders hinfahren übers Wochenende, muss ja alles irgendwie organisiert werden. Ne? Und ich fand das ganz spannend, was Thorsten gerade meinte, dass man sich halt auf die anderen einlassen muss in deren Lebenssituation. Wenn man sich mal überlegt, irgendwelche 17, 18, 20-Jährige, die gerade irgendwie, ne, frisch bei Facebook, frisch von der Schule, frische Ideen im Kopf, die haben halt noch nicht solche Dinge, auf die man Rücksicht nehmen muss. Ne? Die können irgendwie die ganze Welt erobern, haben keine Familien und haben keine Berufe oder Jobs oder was auch immer, ne? Die Familien ernähren und so weiter. Das ist halt ein ganz anderer Schnack auf einmal. Ne? Tja, Halmer hier im Studio und ja, das neue Album, du hast es von Granular genannt. Ach so, ja, du kannst es sagen, ich sag wie du mal möchtest. Granular, ich spreche ja, es dann ist, irgendwie eher deutsch aus, keine Ahnung, obwohl ihr auch englische Titel habt. Aber von, es egal. Ist Absicht, dass beides gehen soll. Okay, also Granular oder Granular. Halmer spielen live am Samstag im Molotow in Hamburg und zwar unten im Karatekeller. Das geht schon relativ früh los, habe ich gerade gehört. 19 Uhr Einlass, 20 Uhr Beginn, weil hinterher ist noch die Partymeute in dem Laden und da muss man rechtzeitig fertig sein mit eurer eher unpartymäßigen Musik. Aber da kann man ja auch Party zu machen. Ne? Ja, ich habe auch gehört, man kann es tanzen. Logisch. Klar, das nicht. Also, Halmer live im Molotow am Samstag, den 21.11. Schön, dass ihr da wart, ihr vier. Vielen Dank. Ja, auch. Ja, danke. Und viel Erfolg mit der Platte, mit dem Konzert und mit Halmer 2030. Keine Ahnung. Genau. So, noch ein Song von euch, und zwar der, wo es auch das schöne Video zu gibt, Deep White, wo man wirklich denken könnte, das ist original aus den 70ern irgendwie, keine Ahnung. Hier nochmal Halmer. Palmer hörten wir mit Sediment. Die Band aus Hamburg spielt live am Samstag im Molotow im Karatekeller. Ebenfalls dabei aus Sarus sind Sarus aus Berlin. Von deren letzten Album Return habe ich hier einen Song aufliegen. Zellel Nights heißt er. Das waren Sarus mit Zeller Nights, die Band live im Molotow am Samstag, den 21.11. zusammen mit Halmer. Noch mehr Konzerttipps habe ich für euch, vieles davon auch schon in der ersten Stunde gespielt. Und zwar Reckless Eric spielt Am Dienstag, den 17. November in der Hasenschaukel. Die Wombats und Team Me könnt ihr in der Freiheit erleben. Am 18. am Mittwoch. Am gleichen Tag Swerve Driver spielen im Knust. Das Ganze ist auch daher der Konzerttipp der Woche. Swerve Driver Mittwoch im Knust. Pflichttermin auf jeden Fall für alle Freunde der schweren Gitarren-Sounds. Dann spielen Natronics und Dira Dorian. Auch die gab es schon zu hören am Mittwoch im Hafenklang. Auch das auf jeden Fall bestimmt ganz, ganz spannend. Am Donnerstag sind Oland und Luisa zu Gast im Molotow. Boy Omega ist ein Hasenschaukel. Am Sonntag The Wooden Sky in der Prinzenbar. Die Türen spielen der Mann im Molotow. Und dann am Montag Ash und We Are Scientists im Grünspan und Giant Sand im Knust. Und noch ein Tipp für euch am Freitag, den 20.11. Yacht, die Band um Jona Bechtold, spielt im Molotow. Hier kommen sie mit einem älteren Song, der heißt Summer Song.